Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Hallo und herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Hier am Sendetag über 100 Jahre Radio. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Ja, hallo. Radioaktiv Berlin ist eine Sendung, die alle zwei Wochen derzeit in den freien Radios in Berlin und Brandenburg zu hören ist. Und als wir hörten, dass das Radio 100 Jahre alt wird, haben wir uns Gedanken gemacht, dass das etwas ist, was uns inspiriert, mal über uns selbst, unsere Arbeit nachzudenken. Wir haben dann gemerkt, dass wir nun hauptsächlich nicht nur soziale Kämpfe in Berlin verstärken, sondern auch versuchen, gerade Gefangenenkämpfen weltweit eine Stimme zu geben. Und einer der Gefangenen, die wir oft in der Sendung haben, und in dem sich viele auch inzwischen nicht nur politisch interessiert, sondern auch schon durch die kontinuierliche Arbeit freundschaftlich hingezogen fühlen, ist der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, seit 1981 für einen untergeschobenen Polizistenmord in Haft, für den es keine haltbaren Beweise gibt. Dieser Mensch hat, bevor er inhaftiert wurde, schon eine beachtliche Radiokarriere in Pennsylvania gelebt, und zwar in einer Art und Weise, die sehr ungewöhnlich ist, und er hat es natürlich auch, seitdem er in Haft ist, zunächst im Todestrakt und jetzt seit über 10 Jahren im Normalvollzug, weiter betrieben. Und wir haben uns gedacht, wir fragen ihn einfach mal: Warum machst du Radio? Was ist deine offensichtliche Liebe zum Radio? Worin begründet sich die? Und was hast du für Hoffnungen und Erwartungen an Radio? Und er hat uns einen sehr erstaunlichen, sehr persönlichen Beitrag geschickt, den hört ihr heute hier in der Sendung als erstes. Er ist mit einem deutschen Voice-Over versehen. Wer das Original haben will, kann uns natürlich gerne auch anschreiben. Wir werden es dann gerne zuschicken. Ferner haben wir den afroamerikanischen Medienwissenschaftler und Historiker Todd Stephen Burrows interviewt. Wir haben ihn gebeten, für uns einzuordnen, was das Werk von Mumia Abu-Jamal im afroamerikanischen Radio, aber eben auch als in schwarzen Medienarbeit generell in den USA darstellt. Und er hat einiges erzählt, was uns erstaunt hat, was wir so aus der deutschen Perspektive nicht wussten. Auch zum Thema Radio oder schwarzes Radio vor allen Dingen. Wir haben ferner einen afroamerikanischen Kollegen von Mumia Abu-Jamal gefunden, der mit ihm viele Jahre zusammen in verschiedenen kleinen Radiostationen in Philadelphia gearbeitet hat. Sein Name ist Lynn Washington, er ist heute Journalist in der Philadelphia Tribune, einer großen schwarzen Wochenzeitung. Der hat uns mal eingeordnet oder Memoiren erzählt, wie Mumia an die Arbeit rangegangen ist, mit welchem Enthusiasmus und auch mit welcher Hartnäckigkeit er sich an Themen getraut hat, vor denen andere Journalistinnen und Journalisten bis heute zurückschrecken, weil die White Supremacy und der gesellschaftliche Status Quo der USA sich eben nicht gerne so hinterfragen lässt, wie es dieser Journalist in durchaus großen Rundfunksendern getan hat. Um dann doch mal über den Fall von Mumia Abu-Jamal zu sprechen, haben wir einen Lektor interviewt vom Westend Verlag. Sein Name ist Emil Fadel. Er hat das neueste in Deutsch erschienene Buch von Mumia Abu-Jamal lektoriert, und wir haben ihn gefragt, warum er das gemacht hat und was er während seines Lektorats über den Autoren gelernt hat und warum er sich so dafür eingesetzt hat, dass dieses Buch erscheint. Und zum Abschluss wollen wir dann nochmal auf 100 Jahre Radio im Allgemeinen und Speziellen eingehen. Einige Leute aus unserem Free Mumia Netzwerk haben sich Gedanken gemacht zur Brechtschen Radiotheorie von 1923 und haben geschaut, was ihrer Meinung nach denn da ins heutige Jahr 2023 noch ausstrahlt. Denn das werden die Leute wissen, die die Radiotheorie kennen. Sie hat sich leider als falsch herausgestellt, was sich Brecht damals gedacht hat, oder seine Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Andere Sachen haben sich aber sehr wohl erfüllt, und sie haben eine kleine Glosse verfasst, und die hört ihr am Ende dieser Sendung. Das Ganze wird angereichert nicht nur von meinen mehr oder weniger sinnvollen Moderationen, sondern eben auch von Musik, die in Solidarität mit Mumia Abu-Jamal überall auf der Welt entstanden ist. Wir wünschen gute Unterhaltung und hoffentlich eine interessante Sendung. Justice and an insult to freedom-minded progressive people. that someone like Mumia Abu-Jamal, after all of these years, should still be in prison. I support the freedom of Mumia Abu-Jamal because he has remained a revolutionary. He's part of our movement, and we need him out here with us. And I think once people find out more about his case and the fact that he was framed, people will come to realize that this is an innocent person and deserves to be free. Mumia represents more than himself. He is the face of the prison industrial complex, the atrocities of it, and the death penalty. He is a figurehead, but he's much more important. He's the voice of the voiceless. He's done incredible work from behind bars, written some 5 or 6 books. He really should just be out of prison. His writings are internationally known, but it's what he stands for and the courage with which he has continued to struggle that has really won him such international acclaim and support, and it's why people in every part of the world now raise a call to free Mumia Abu-Jamal. I support Mumia because looking at the facts, he was railroaded, he's innocent, he's a political prisoner, and he should be released immediately from jail with reparations. Because he's innocent, but also because he's a black hero. And, you know, he has a long history of struggle in the black liberation movement. I think that Mumia needs to be free, but I also think that all of the other political prisoners that are hidden away from the masses of people in this country need to know that they exist. There are people that fought for our rights to have all the things that people are crying about now, housing, jobs, health care, and so they need not to be on lockdown, so Mumia needs to be free now. And we support all the struggle within the U.S. that's dealing with homeless, police brutality, that's dealing with literature and culture. And it has been an education to our community, and I'm against the death penalty. So if we can elect an African-American president, we certainly can free an innocent African-American whose only crime is speaking truth to power. And now's the time. If you've forgotten about Mumia, that's why we're talking to you. We want to remind you, he's still there. And it's not just an individual. Mumia represents all of us, all of our sisters and brothers who are languishing on death row, and all of the tens of thousands of people of color who are imprisoned unjustly. He speaks for all of them. He's their voice. He's their face. We free Mumia, then we really move a mountain. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Und nun hört ihr, wie bereits angekündigt, Mumia Abu-Jamal über seine Begeisterung fürs Radio. Entstanden ist diese Aufnahme am 26. September 2023 im SCI Mahanoy-Gefängnis im Bundesstaat Pennsylvania in den USA. Aufgenommen hat das Ganze Noel Hanrahan von Prison Radio und wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie uns hier dabei geholfen haben. Radio. Radio is something almost magical. To work, it needs naught but a little imagination. I think of it as the most personal form of communication, more than any other form of mass. Radio. Das Radio ist etwas beinahe Magisches. Damit es funktioniert, braucht man nur ein bisschen Vorstellungskraft. Für mich ist es, mehr als jede andere Form der Massenkommunikation, die persönlichste Form der Kommunikation. Das liegt daran, dass das Radio am ehesten einem gewöhnlichen Telefongespräch nahe kommt. Denn da hat man ja auch Ton, ohne etwas zu sehen. For it is usually sound without visuals. Radio, at its best, is conversation. In seiner besten Form ist Radio ein Gespräch, das nicht nur davon abhängt, wie die Menschen sprechen, sondern bei dem es vielleicht am wichtigsten ist, wie sie zuhören. Ich begann mit meiner Arbeit mit dem Radio bei kleineren College-Sendern, an der Temple und an der Drexel-Universität. I would tie up a studio for hours to complete. Ich belegte dann immer stundenlang ein Studio, um einen Kommentar fertigzustellen, der 3 bis 4 Minuten dauerte. Ich hörte mit den Aufnahmen nie auf, bevor ich alles genau richtig hinbekommen hatte. Diese Sender zahlten keinen Cent, aber sie verschafften mir einen wertvollen Schatz an Erfahrung. in pay, but they offered invaluable experience. I use street interviews, demonstrations. Als Material für meine Arbeit verwendete ich Interviews auf der Straße, Demonstrationen, Telefonanrufe und einmal sogar eine Tonbandaufnahme von den Vereinten Nationen. Mein wichtigstes Anliegen dabei war, über sämtliche Beispiele von Protest zu berichten, ganz egal, worum es dabei ging. No matter what the cause, I felt at home reporting on such events as these. I wanted my work to radiate to all audiences the message of revolution. Für mich war es immer wichtig, über Ereignisse wie diese zu berichten. Ich wollte, dass meine Arbeit jeder Art von Publikum die Botschaft der Revolution vermittelte. Radio is a communication of intimacy. Radio ist eine intime Form der Kommunikation, die überwiegend im Dunkel der Nacht betrieben wird. Und während natürlich zu jeder Tageszeit Radiosendungen laufen, ist das Radio, für mich, doch zugleich Nachtleben, in Hotelzimmern, Schlafzimmern und an anderen dunklen Orten. Und diese Ruhe erklärt seine einzigartige Kraft. And quietude explains its unique power. And while TV captures images, radio captures ideas. Und während das Fernsehen Bilder liefert, fängt das Radio Ideen ein, die wie Nachtvögel davonfliegen und sich zu neuen Nestern, neuen Vorstellungen unserer Fantasie aufmachen. Das Radio war ja immer der Ort der Magie, der Musik. Aber zugleich strahlten seine unsichtbaren Frequenzen auch Kommentare aus, die Ideen und Visionen von Widerstand, Rebellion, Revolution und Freiheit in die Welt sendeten. Sending with it ideas and visions of resistance, rebellion, revolution and freedom. In that spirit, I join you now. In Germany. In diesem Geiste treffe ich mich heute mit euch in Deutschland. Danke. Hier spricht Mumia Abu Jamal. These commentaries are recorded by Prison Radio. Jamal, afro-americano, jornalista radical, revolucionário na luta contra o racismo, pantera negra, insurgente combativo, nos anos 60 denunciava as crueldades, a violência dos racistas, covardes lutando ao lado dos empobrecidos, combatendo o Estado e o capitalismo, jornalista ativista, o pesadelo do algoz, a voz do gueto, a voz do sem voz, denunciador da violência da polícia, das mazelas geradas pelos de cima, desde a adolescência esteve engajado na luta e resistência, dos de baixo, Malcolm X foi sua inspiração, na luta insurgente pela revolução, estudante, amante dos livros, conhecedor das raízes do racismo, encantado com os panteras negras, passou a integrar as suas fileiras, ministro da comunicação no partido, escritor contundente contra o imperialismo, era ameaçado constantemente pela supremacia branca estadunidense, mesmo sendo perseguido pelo FBI, nunca desistiu de lutar e resistir, o sistema teme o poder do povo preto, por isso injetam drogas e armas no gueto, para entorpecer nossa mente revolucionária, vitória para o Estado e a juventude drogada, encarcerada, massacrada, ignorante, inofensiva para a classe dominante, sobrevivendo atrás das grades, 40 anos de tortura no cárcere, resistindo ao inferno prisional, libertem Mumia Abu Jamal, sobrevivendo atrás das grades, 40 anos de tortura. Der afroamerikanische Wissenschaftler Todd Stephen Burrows beschäftigt sich seit vielen Jahren mit schwarzen Medien in den USA und er gibt uns jetzt eine Einordnung über Mumia Abu Jamals Radiowerk und ordnet das aber ein in die Entstehung und auch den Niedergang schwarzen Radios in den USA. Hört selbst. Black Radio is culture constantly in transition and in transmission. I'm Todd Stephen Burrows and I've been asked to talk a little bit about Mumia's radio. Das schwarze Radio ist Kultur, die ständig im Übergang ist und immer weitergegeben wird. Ich bin Todd Stephen Burrows und man hat mich gebeten, ein bisschen über Mumias Radiokarriere zu sprechen. Es kann nur ein bisschen sein, weil es hier viel mehr zu sagen gäbe. Also muss ich sehr viel ganz kurz zusammenfassen. It has to be a little because there's a lot to talk about. So I have a lot to summarize into a little. Let's just start with the idea of black radio in America first. It was not black radio for quite a while because whites. Beginnen wir einfach mit der Idee schwarzes Radio in Amerika. Es war für etliche Zeit nicht schwarzes Radio, weil das Radio den Weißen gehörte. Und selbst als sie in den 1950ern schwarze Musik brachten, waren sie immer noch die DJs, bemühten sich aber, wie Schwarze zu klingen. Das ist eine ganze Geschichte für sich, die man in Büchern zur Geschichte des Radios in Amerika nachlesen kann. Black radio began when the white liberals who owned the radio stations across the country felt sympathetic to the civil rights and black power movements. Das schwarze Radio begann, als weiße liberale Besitzer von Radiosendern, die mit der Bürgerrechts- und Black Power Bewegung sympathisierten, nur noch schwarze DJs erlaubten. Das war in den 50ern und in den frühen 60ern. And they allowed black DJs on. This is around the 50s, early 60s. And after the rebellions, the insurrections that happened across the country from 1964 roughly through 1968, these black DJs who had been used. Und nach den Rebellionen, den Aufständen überall im Land von 1964 bis etwa 1968, kamen zu diesen schwarzen DJs, die man benutzt hatte, um die Leute zu beruhigen und die als Druckventil gegen die Leute, die rebellierten, fungieren sollten, neue schwarze Radioleute hinzu, die schwarzen Nachrichtensprecher. The black newscasters. These people were mostly young baby boomers and they kind of fell into. Diese Leute waren größtenteils jung und sie machten jetzt Radio. Das war eine Zeit in Amerika, wo man sich so einen richtigen Job schnitzen konnte. Und so haben wir Wes Cook, der gerade endgültig zu Wes Mumia Cook geworden war. Er war vorher Black Panther gewesen und beschloss jetzt wieder, Mumia zu sein. Er wurde zu Mumia Abu Jamal, als sein erstes Kind, Jamal, geboren wurde. Abu Jamal, das bedeutet ja, der Vater von Jamal. You know, the Abu Jamal means, of course, father of Jamal. He goes to, he kind of falls into Goddard College, where he discovers radio broadcasting. Being the restless free spirit that he is, he drops out of Goddard, comes back to Philadelphia and becomes a newscaster and later news director of WHAT AM. Now, there are a lot of letters dealing with Mumia Abu-Jamal. Er geht aufs Goddard College, wo er das Radio für sich entdeckt. Als der unruhige Freigeist, der er ist, schmeißt er das College, geht nach Philadelphia zurück und wird Nachrichtensprecher und später Nachrichtendirektor von WHAT AM. Da gibt's eine Menge ähnlich klingender Sender im Zusammenhang mit Mumia Abu Jamal wie WHAT, wie WDAS und wie WRTI, WPEN und so weiter. Ich fasse das hier nur kurz zusammen. Let's just say this as kind of a summary story. As an adventurer, as a wanderer, he wandered around the dial. Er war ein Abenteurer, ein Wanderer, geisterte überall dort herum und nahm diverse Aliasnamen an, wenn er das für seinen Lebensunterhalt brauchte. Am meisten er selbst war er bei WHAT Black Radio AM, aber bei WPEN, dem weißen Radiosender in Pennsylvania, legte er sich in den Sendungen nicht nur einen weißen Stil, sondern sogar einen weißen Namen und eine geheime Identität zu. Er war dort William Wellington Cole. On air, but he even a white name, a secret identity, William Wellington Cole. When he went to WHUY, now WHYY. Als er zu WHUY, jetzt WHYY, ging, das mit National Public Radio, NPR, verbunden ist, wurde er zu diesem sehr verbindlich klingenden und professionellen Journalisten mit einer großen Reichweite und Unterstützung in der Community. Er war Teil eines Teams, das den George Armstrong Preis für herausragende Radiosendungen gewann. The George Armstrong Award for Radio Excellence. But NPR and other radio he did really started to not suit him. Aber NPR und andere Sender, für die er arbeitete, sagten ihm bald nicht mehr zu, weil er jetzt mit einer Organisation namens MOVE sympathisierte und zum Anhänger der Lehren des MOVE-Gründers John Africa wurde. Er war bekannt als Person, die auch MOVE zu Wort kommen ließ. Aber leider ergriff er in seinen Sendungen immer mehr offen Partei für MOVE und wurde so zur Persona non grata. Evolved into him becoming an on-air advocate of MOVE, which made him persona non grata. Now, there's a larger context to this. Black radio was being bought out. In other words, these small. Hier kommt ein breiterer Kontext hinzu. Das schwarze Radio wurde aufgekauft. Das heißt, einige dieser kleinen liberalen Eigentümer verkauften an Schwarze, wie zum Beispiel Stevie Wonder. Aber einige andere verkauften an große weiße Konzerne. Und diese wünschten sich eine unternehmensorientierte Sicht. So hörte das Radio auf, ein Medium für die Leute selber zu sein. Eine Möglichkeit für Schwarze, sich zu organisieren und eine Stimme zu haben. It became less than that as the 70s went on and more as music. Dieser letzte Aspekt verschwand in den 1970ern immer mehr und es ging nun mehr um Musik und Gespräche über alles Mögliche und auch davon so wenig wie möglich. Das war der Einfluss des Kapitalismus und er zerstörte nun das schwarze Radio und die Macht, die es einmal gehabt hatte. Und Mumia war ebenfalls ein Opfer dieser Entwicklung. So Mumia was also a victim of that. So that led him to freelancing at WDAS while driving a cab. Driving a cab put him. In der Folge war er freier Mitarbeiter bei WDAS, fuhr außerdem Taxi und das auch mitten in der Nacht. Und eines Nachts kam er an einer Kreuzung an, wo er sah, wie sein Bruder von einem weißen Polizisten angegriffen wurde. Was danach geschah, ist Thema von Büchern und Filmen und Aktivitäten. Aktivitäten, die bis heute weitergehen. So he didn't know it then, but he had just finished the first half of his career in broadcasting. Auch wenn er es damals noch nicht wusste, markierte das Ende der ersten Hälfte seiner Karriere im Radio. Zur zweiten Hälfte seiner Karriere als Radiojournalist kam es, als Noelle Hanrahan, die Produzentin eines freien Radiosenders, sich Anfang der 90er nach Stimmen aus dem Gefängnis umsah und über Pam Africa und andere Mitglieder von MOVE von Mumia Abu-Jamal erfuhr. She found out about Mumia Abu-Jamal, she begins to record him and then we get the now famous Mumia Abu-Jamal. Sie beginnt ihn aufzunehmen und das führt dann zu den inzwischen berühmten Radiokommentaren von Mumia. Hier spricht Mumia Abu-Jamal. Daher kommt diese ganze Sache. National Public Radio nimmt ihn unter Vertrag und er soll im ganzen Land gesendet werden, einschließlich der Radiosender der Streitkräfte. Aber als das öffentlich wird, ergreift Senator Bob Dole im Kongress das Wort und greift Mumia heftig an. And openly criticizes Mumia and NPR gets scared and it gets cut. And then Mumia becomes this kind of cult following on the radio. NPR bekommt Angst und lässt ihn fallen. Und dann erobert sich Mumia dennoch eine Stammhörerschaft im Radio. Zum großen Teil über Pacifica Radio, aber besonders über Democracy Now. Democracy Now. Now, I'm writing a book about Mumia, basically calling him the first black radical blogger. He also is kind of the first. Ich schreibe gerade ein Buch über Mumia, in dem ich ihn als den ersten radikalen schwarzen Blogger bezeichne. Er ist außerdem auch die erste bedeutende schwarze Multimedia-Person, weil er alles, was alle heute 2023 machen, Audio und Texte selber unter die Leute bringen, schon damals tat. Distributing your audio yourself, distributing text yourself. Mumia is not able, for obvious reasons, to spread his video. But he's done everything else, and he set the model. Natürlich kann Mumia aus offensichtlichen Gründen keine Videos verbreiten, aber alles andere hat er getan und wurde damit ein Modell für das, was Leute heute tun. Hier haben wir also eine unglaubliche Karriere, die auf dem Internet, der modernen Technologie und auf dem Aktivismus beruht, auf dieser ganzen Tradition, in der schwarzes Radio genutzt wird, um Kommentare zum Zeitgeschehen, spirituelle Ermutigung und Erkenntnisse zu liefern. To provide spiritual uplift and to provide illumination. This is what fascinates me about Mumia Abu-Jamal, and this is what drew me to him almost 30 years ago. Das ist es, was mich an Mumia Abu-Jamal fasziniert und was mich vor mittlerweile fast 30 Jahren an ihm angezogen hat. Ich bin Todd Stephen Burrows. Vielen Dank fürs Zuhören. I'm Todd Stephen Burrows, and thank you very much for your time. Hallelujah, that's right. Zitat von Mumia Abu-Jamal. Wenn man Radiosendungen macht und dem strikten Takt der Uhr unterworfen ist, muss man die eigene Botschaft knapp und klar, vorstellbar fokussieren und konkretisieren. Das Ziel ist immer, ein Bild zu liefern, das den Zuhörer in seinen Bann zieht. Dieses Zitat stammt aus dem Sammelband Texte aus dem Todestrag, Essays eines politischen Gefangenen von Mumia Abu-Jamal und erschien 2023 im Westend Verlag. On July 10th, 1978, Philadelphia police shot and killed a handcuffed man named Winston Hood. The next day I went to cover that and I saw a friend of mine. Am 10. Juli 1978 erschoss die Polizei in Philadelphia einen mit Handschellen gefesselten Mann namens Winston Hood. Am nächsten Tag machte ich mich auf, um darüber zu berichten. Und ich sah einen Freund von mir, Mumia Abu-Jamal. Er hielt die Hände in die Luft und in seiner einen Hand befand sich ein Mikrofon. Das war ein seltsamer Anblick und ich dachte, was tut Mumia da? Was Mumia doing? We were both there to do the follow-up on the shooting that had taken place the night before. Wir waren beide dort, um einen Folgebericht über die Schüsse in der Nacht zuvor zu machen. Die Erschießung Hoods war nur einer von vielen Fällen in diesem Sommer. Die 1970er waren außerordentlich brutal, was das Fehlverhalten der Polizei in Philadelphia anging. In terms of police misconduct in Philadelphia. My name is Lynn Washington. I'm a journalist in Philadelphia. Mein Name ist Lynn Washington. Ich bin Journalist in Philadelphia und ich habe vom Tag der Verhaftung Mumia Abu-Jamals an über seinen Fall berichtet, das heißt seit dem 9. Dezember 1981. Getroffen habe ich Mumia schon Jahre zuvor. Wir arbeiteten zeitweise beide bei dem Sender WRTI-FM, dem Radiosender der Temple University. Ended up working at WRTI-FM, which was Temple University's radio station. At the time, I was fashioning myself as a jazz DJ. Damals sah ich mich als Jazz DJ. Das war zu der Zeit der Job meiner Träume. Das klappt aber dann nicht so recht, obwohl ich für eine Reihe von Jahren beim Radio blieb. Mumia begann damals ebenfalls seine Laufbahn. Er übernahm eine Sendung über Community-Angelegenheiten und machte das einige Jahre lang. Und so trafen wir uns. And he was there for a couple of years, and that's how we met. But we really got close, quite friendly, when we both became reporters. Aber wir kamen uns erst wirklich nah und schlossen Freundschaft, als wir beide einige Jahre später Reporter wurden. Ich muss Mumia zuerst so 73 oder 74 begegnet sein, und später begannen wir zusammen zu arbeiten. Nicht für denselben Arbeitgeber, aber wir begegneten uns immer wieder, wenn wir über dieselbe Art von Geschichten berichteten. Wohnprobleme, Schwierigkeiten mit der Polizei, Bemühungen, die Probleme mit der Armut an einigen der Schulen zu lindern. During that time, we talked a lot, and given the fact that Mumia is now known as a... Wir unterhielten uns viel, und angesichts der Tatsache, dass Mumia heute als Ex-Panther bekannt ist, finde ich interessant, dass er damals nicht sonderlich viel von der Black Panther Party sprach, obwohl sie ihn und sein Verständnis von Journalismus ganz klar stark geprägt hat. Sein Ansatz folgte nicht der Tradition, aber entsprach dennoch dem, was die Mission des Journalismus sein sollte. Nämlich, der Bevölkerung Informationen zu liefern und die Rolle eines Wachhunds zu übernehmen. Zu tun, was man kann, um die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Mumia der 70er Jahre war ein Journalist, der äußerst professionell war und immer versuchte, den bestmöglichen Job abzuliefern. Darum ging es auch bei dem Mikrofon in der Luft. Nachdem er mit seiner Aufnahme fertig war, das Mikrofon heruntergenommen und das Aufnahmegerät abgeschaltet hatte, ging ich zu ihm hin, begrüßte ihn und stellte als erstes die Frage, was machst du da? Und er sagte, er hätte die atmosphärischen Geräusche der Umgebung aufgenommen, das Geräusch des Orts, um es später in seinen Bericht einzubauen. Put together in his final report. Had a lot of interesting encounters with Mumia. One day I was assigned, I was a print reporter, newspaper reporter. Ich hatte eine Menge interessanter Begegnungen mit Mumia. Eines Tages, ich war Printjournalist für eine Zeitung, erhielt ich den Auftrag, zu dem Radiosender Watt zu gehen und über einen Protest zu berichten, der dort stattfand. Der Protest richtete sich gegen eine Moderatorin des Senders. On WHAT. I get out there and it was Mumia protesting. He was tired of the overbearing attitudes of the. Ich kam also hin und es war Mumia, der protestierte. Er hatte von der überheblichen Haltung dieser Moderatorin genug und etlichen weiteren Leuten im Sender ging es ebenso, aber sie schritten im Unterschied zu Mumia nicht zur Tat. Felt the same way, but they didn't take the actions that Mumia took. On August 8, 1978, Philadelphia police went out to. Am 8. August 1978 startete die Polizei in Philadelphia einen Angriff auf die Gruppe Move. Es kam zu einer Schießerei, ein Beamter wurde getötet. Die Waffen, die im Hause von Move gefunden wurden, waren voller Schlamm. Ich war einer der wenigen Journalisten, denen erlaubt wurde, die Polizei zu begleiten. Daher weiß ich bestimmt, dass die Waffen voller Schlamm waren, als sie herausgebracht wurden. So I know that the weapons were caked with mud when they came out. A few hours later there was a press conference downtown and ein paar Stunden später gab es in der Stadt eine Pressekonferenz und die Waffen wurden präsentiert, als hätte man sie gerade in einem Waffenladen gekauft. Und da stellte ein Journalist die Frage, wie kommt es, dass die Waffen so sauber sind? Und das löste bei dem Bürgermeister Philadelphias, Frank Risso, einen Wutanfall aus, bei dem er die Journalisten quasi beschuldigte, zu der Tötung des Polizisten beigetragen zu haben. Der Reporter, der die Frage gestellt hatte, war Mumia Abu-Jamal. That reporter who asked the question was Mumia Abu-Jamal. This is the war behind the war. Former U.S. President Theodore Roosevelt once wrote, in strict confidence, I should welcome almost any war, for I think this country needs one. Many and diverse are the reasons for war, and rarely are the truest reasons publicly espoused by the politicians who rattle their sabers to the maddened throng. Politicians have learned to coin phrases that boil the blood or stir the pulse, but these are emotional, not rational spurs to battle. Behind this public performance, out of the light and roar of the crowd, the thinkers sit and quietly plot great wars and social conflict for real, not emotional or imaginary profits and the acquisition of greater wealth. For months, this commentator has been seeking evidence of such meetings, but to little avail until now. While perusing an article from the liberal newspaper The Guardian of September 2002, the London Journal reported a meeting of the Royal Institute of International Affairs. It was composed of leading oil executives, Iraqi exiles, and of course, international legal experts. The title of the closed-door confab, quote, Invading Iraq, Dangers and Opportunities for the Energy Sector, unquote. One attendee summed up the day's events with the following quip, who gets the oil? And there it is. The one-time Iraqi deputy oil minister, Taha Hamoud Moussa, speaking before the current conflict ripened, told reporters in an interview that the nation had a potential yield of 300 billion barrels of oil when all of Iraq's regions are explored. If Western oil interests can get their hands on those reserves, which were lost when Iraq nationalized their fields in 1972, they expect to be able to produce some 8 million barrels a day within 10 years. The math answers a lot of questions. 8 million barrels at 30 bucks a barrel, 365 days a year, and you're looking at 87.6 billion, with a B, a year. For British and American oilmen, this is just too much to resist. A war, hell, they'll fight 10 wars if need be. Well, not fight exactly, but get others to fight. This is a war for profit writ large. This is a real bling bling. You want to know the real reason for the war in Iraq? They've got 87.6 billion reasons. Oil. From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal. Zitat von Mumia Abu-Jamal. Ohne die Sklavenzüge, das Winchester-Gewehr, die Geigenschlinge und das Ghetto sozialer Exklusion würde dieses Land gar nicht existieren. Dieses Zitat stammt aus dem Sammelband Texte aus dem Todestrag, Essays eines politischen Gefangenen von Mumia Abu-Jamal und erschien 2023 im Westend Verlag. Ich bin Annette Schiffmann vom Mumia-Bündnis in Heidelberg und ich habe zusammen mit meinem Bruder Michael einen großen Teil der Texte aus dem Buch Texte aus dem Todestrakt übersetzt. Und ich spreche jetzt mit Emil Fadel vom Westend Verlag, die das Buch verlegt haben und der das ganze Lektorat gemacht hat. Hallo Emil. Hallo. Emil, die interessante Frage an dieser Stelle ist ja vor allen Dingen, wie kommt ein deutscher Verlag in diesen Zeiten dazu, ein Buch über Mumia Abu-Jamal zu verlegen? Also die grundsätzliche Idee ist uns zugetragen worden, muss ich sagen. Das war aus einer früheren Zusammenarbeit entstehend mit Michael Schiffmann. Der ist ja auch sehr engagiert in dem Mumia-Bündnis und der hat mich am Ende eines Projekts mal gefragt, ob wir nicht ein Buch zu Mumia machen wollen würden. Und in der klassischen Euphorie, die ein Lektor befällt, wenn er ein Projekt abgeschlossen hat, habe ich sofort gesagt, ja klar, machen wir das, das ist toll. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, wer Mumia ist. Das habe ich dann nachgeguckt. Und natürlich hat mich das direkt sehr gefesselt. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Dann habe ich das in der Runde quasi auf den Tisch gebracht. Es gibt ja diese Lektoratsrunden in Verlagen, wo die Kollegen aus dem Vertrieb, aus dem Lektorat, aus dem Marketing alle zusammensitzen und man bespricht neue Projekte. Und das ist auch der Ort, wo neue Ideen auf den Tisch gebracht werden von Projekten, die man vielleicht machen könnte. Da hat sich dann auch schon so ein bisschen die Schwierigkeit abgezeichnet. Es ist nun mal ein Thema, das in Deutschland nicht so erfolgsverheißend ist. Also natürlich sind wir ein Verlag fürs politische Sachbuch und quasi politische Themen liegen uns am Herzen, aber natürlich sind wir in erster Linie ein Verlag und die Kollegen aus dem Vertrieb und aus dem Marketing gucken natürlich, dass Bücher ein Publikum finden. Und die haben dann natürlich bei Mumia erstmal sehr große Skepsis geäußert. Es gibt natürlich diese Bewegungen wie das Mumia-Bündnis in Deutschland, die sich engagieren, aber der Fall selbst ist so stiefmütterlich behandelt in den deutschen Medien, dass man eigentlich zu Recht sagen muss, wer soll das lesen? Was eine paradoxe Frage ist, weil natürlich sollen das ja so viele Menschen wie möglich lesen. Aber wem sagt der Name Mumia überhaupt was? Und dann ging das lange hin und her. Michael kann sich vermutlich noch erinnern an die nervenaufreibenden Wochen, wo immer wieder, ja, wir haben das jetzt auf den Tisch gebracht. Die Kollegen sind nicht überzeugt. Wir müssen es nochmal von einem anderen Winkel probieren. Aber wir haben es dann schlussendlich geschafft, die Kollegen zu überzeugen. Und das Buch wurde gemacht. Was hat dich denn persönlich am meisten angesprochen? Also ich habe generell eine große persönliche Schwäche für Menschen, die quasi in großer Ungerechtigkeit leben und sich davon aber nicht unterkriegen lassen. Und Mumia ist ja das Beispiel par excellence dafür, für diesen ungebrochenen Willen. Aber was mich jetzt an dem Projekt einfach sehr gereizt hat, hat ja fast eine archivarische Qualität, dass man sagt, das ist nicht jetzt einfach nur irgendein Buch, sondern es sind ja quasi Texte aus fast 40 Jahren. Das ist eigentlich was, wo man nicht nur jetzt was aufbereitet, was schon in anderer Form irgendwie dann auf Englisch erschienen ist oder so, sondern man sichert ja auch den Fortbestand dieser Texte für die Zukunft, weil viele dieser Medien werden ja in Zukunft immer unzugänglicher. So diese Seiten, für die Mumia geschrieben hat oder immer noch schreibt, diese Journale, das sind ja alles oft Medien, die eine sehr kleine oder begrenzte Reichweite haben und die überhaupt nicht oder nur sehr wenig archiviert werden. Das heißt, dieses Buch war für mich so mit einem Gedanken verknüpft, dass man da quasi mir helfen kann, so diese nicht nur die Gefangenschaft zu überdauern, sondern auch die Zeit, dass quasi seine Texte eine Heimat haben, die bleibt und nicht irgendein, ich sag mal, aktivistisches Magazin in den Staaten, das dann halt irgendwann seine Produktion einstellt und dann gibt's halt noch irgendwie drei kleine Exemplare in irgendeinem Archiv und niemand weiß mehr davon, sondern das ist quasi jetzt ein Buch, das kann man bestellen, das kann nachgedruckt werden, das gibt's als E-Book, das wird für immer quasi bleiben. Du hast dich ja sehr intensiv mit dem Lektorat beschäftigt und also mit der Person Mumia und der Art, wie er schreibt. Was ist dein stärkster persönlicher Eindruck von dieser Person? Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, das außergewöhnlichste Lektorat, das ich jemals gemacht habe. In der Regel sitzen die Autoren, deren Bücher ich lektoriere, nicht im Gefängnis. Also noch nicht. Allein dadurch hatte das ja eine irre Dynamik. Also ich habe das ganze Buch lektoriert und ich habe so viel über Mumia erfahren, ohne jemals ein Wort oder eine Zeile mit ihm gewechselt zu haben. Also der ganze Austausch fand ja mit euch als ÜbersetzerInnen. Und allein das ist ja irgendwie verrückt, dass man so ein ganzes Buch liest von der Person, die es geschrieben hat, aber man hat gar nichts über die Person, man hat nur das, was sie schreibt. Also es ist ja quasi so ein bisschen dieses große Problem der Literaturwissenschaft. Wenn du das Buch liest, erfährst du was über den Autor oder erfährst du was über die Person, die der Autor sein will? Ich finde bei Mumia aber, also ich möchte gerne glauben, dass das der echte Mumia ist, den ich da kennengelernt habe. Es ist ja auch irgendwie, passt das ja gut zusammen, was er schreibt und was er ist. Ich finde ihn sehr sympathisch. Also ich glaube, wenn er nicht ungerechtmäßig schon seit 4 Jahrzehnten im Knast sitzen würde, würde ich durchaus mal ein Bier mit ihm trinken gehen. Er ist halt ein unglaublich weitsichtiger Mensch. Also das hat mich, glaube ich, am meisten beeindruckt an dem Lektorat, dass man Texte liest von ihm, wo es irgendwie um, sagen wir, die internationale US-Lobby geht oder um Digitalisierung oder so. Und dann muss man sich immer kurz nochmal in Erinnerung rufen, der Mann sitzt seit den 80ern im Knast. Der hat das quasi gar nicht mitbekommen aus erster Hand. Der weiß davon nur, weil er irgendwie in der Bibliothek ist, in der Zeitung gelesen hat oder in einem anderen Kontext erfahren hat. Das heißt, der hat sich so viel Gedanken gemacht über unsere Welt, ohne aktiv an dieser Welt teilnehmen zu können. Und das finde ich eine große Qualität. Und das macht er aber ohne, dass er jetzt irgendwie so sich als Prediger oder Guru oder irgendeine Art von erleuchteter Wesenheit darstellt. So deswegen, ich habe das alles schon vorhergesehen, sagt er nie, obwohl er halt wirklich sehr, sehr viel vorhergesehen hat. Man muss nur das Buch lesen, gibt's übrigens zu kaufen beim Western Verlag. Und dann sieht man, dass quasi schon manche Artikel jetzt, so was für heute auf den Nachdenkseiten oder auf Politico oder so erscheint, hat Mumia schon in den 90ern dann vorweggenommen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Vielen Dank. Zusammen mit dir hoffen wir natürlich, dass wir ein Bier mit ihm trinken gehen können werden. Wir müssen weiter versuchen einfach. Ja. Immer weiter. Danke. Sun doesn't shine down on my street. to the bottomless bitch where hell meets hysteria, the armpit full of darkness, hardness, the slave ship, the monster's carcass. Can't take these smells, the screams, the gales, the bars, the bells, all in God's name, live from hell, full of fire and nails, in a home that's not a house but a cage or a cell. So for 22 hours a day, the heart wails. My babies can't crash through the glass, so I make them laugh. Visits get cut short, no mail, no phone calls. Pigs with shotguns, living on death row, living on death's throat. Hope is my stamina, grow on a move. Long live John Africa, death sentence, innocence. Fighting my convictions, send my strength to the kids in Wadia. Love, Mumia. The sun doesn't shine. Zitat von Mumia Abu-Jamal. Von Frederick Douglass stammt der Ausspruch: Die Mächtigen geben uns nie etwas, ohne dass wir es fordern. Das haben sie nie und das werden sie nie. Dieses Zitat stammt aus dem Sammelband Texte aus dem Todestrag, Essays eines politischen Gefangenen von Mumia Abu-Jamal und erschien 2023 im Westend Verlag. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Wer Mumia Abu-Jamal im Original hören will, kann das regelmäßig auf prisonradio.org machen. Dort sind über 50 Gefangene aus verschiedensten Bundesstaaten der USA und berichten als Journalistinnen und Journalisten aus den Gefängnissen der USA. Und Mumia Abu-Jamal hat dort einen eigenen Podcast. Es gibt in deutscher Sprache alle paar Wochen, meistens montags, eine Übersetzung in der Tageszeitung Junge Welt von Kolumnen von ihm und natürlich auch in unserer Sendung Radioaktiv Berlin. Dort auch viele Neuigkeiten aus der Kampagne. Kommen wir jetzt zum Abschluss der Sendung zu einer Radioglosse, die unsere Nürnberger Kolleginnen und Kollegen aus dem Frimumia-Netzwerk gemacht haben. Ein kommunikatives Manifest. Ein Gespenst ging um im Europa des 19. Jahrhunderts und der ganzen Welt. Nein, es war nicht nur die Kommune, sondern eben auch die Nation. die damals noch als Triebkraft von Umsturz wirkte. Denn die Kämpfe um Freiheit gegen Fronarbeit und Leibeigenschaft entstanden in einem einheitlichen Kultur- und Sprachraum und zielten auf territoriale Integrität und Autonomie. Damit ist aber sehr bald Schluss. Unversehens finden wir uns wieder im Zeitalter des Radios, der neuen Massenmedien und der durch sie transportierten Massenkultur. Der Funk, ursprünglich gestrickt als ein Spielzeug der Feldherren zur gekonterten Vernichtung gegnerischer Heerscharen, wurde mit jenem Weihnachtskonzert vor 100 Jahren aus Königs Wusterhausen zum Rundfunk als Kommunikationsapparat, so ein Zitat von Bertolt Brecht. Schon am ersten Sendetag wurde mit 1500 Kilometer entfernten Empfängern mehr als deutlich demonstriert, wie engsternig nationales Denken bleibt, sofern es bei der heimischen Scholle verharrt. Die Vision der Brechtschen Radiotheorie, ein grenzenloses Medium im Sinne der Partizipation so nutzbar zu machen, dass jede und jeder mit jedem und jeder reden könnte, sollte sich jedoch erst einmal als nicht erreichbare Utopie erweisen. Zunächst einmal sollten unzählige Volksempfänger dafür Sorge tragen, dass der Führer sein Volk um sich scharen konnte. Radio hören wurde zur nationalen Tugend oder auch zum Landesverrat, wo die falsche feindliche Frequenz eingestellt war. So blieb es zur Zeit des Kalten Krieges, so blieb es bis zu dieser Zeit. Wobei nicht nur die Soldaten- und Soldatinnen-Sender BFBS und AFN es verstanden, Führerkult durch ihren eigenen Kulturimperialismus zu ersetzen, dieser schaffte es letztendlich sogar, unter dem Mäntelchen der Revolte für den modernen Krieg zu begeistern. Aber die Wirkungsachsen des neuen Mediums sollten sich auch durchaus als multilateral erweisen. Transportiert werden konnte eben auch Power durch die Mauer, indem Gefangene ihre Stimmen erhoben, alles eine Frage der Möglichkeiten und Ressourcen, auf jeden Fall auch des Kapitals. Eindeutig eine Zäsur stellte deshalb die Privatisierung des Funks dar, die nicht nur in Italien zu einer hässlichen Filzokratie vom Dreigestirn Medien, Industrie und Macht führte. Auch in Deutschland gab es die Wirkungsachse von Kohl zu Kirch. Heutzutage gibt es durchaus mehr zu verlieren als die Ketten, beispielsweise eben auch die Scheuklappen der modernen Informationsgesellschaft. Den Rest besorgte das neue Medium Internet mit künstlicher Intelligenz und Chatbots. Es schlägt die Stunde der Trolle, die eine botgestützte neue Geschichtsschreibung hervorzubringen versuchen. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Es geht voran. Ihr Wohlinformierten aller Länder und Nationen, vereinigt euch! Hi. Yo, P-Show, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Wer diese Sendung nochmal hören möchte, kann das gerne tun auf unserem Radioblog radioaktivberlin.nostate.net. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row.